die beiden jungen Damen, die freundlicherweise am Klavier aushelfen, sind die Elevinnen Hermine Freien von Wenzenloh und Jelena Katharina Jelonskaja vom Höheren Töchterinstitut in Amersfoort-Wolfenbüttel am See. Bitte, meine Damen. So wurde denn die Trauung vollzogen. Und Camilla, die Gemahlin eines Mannes, der ihr Herz mit Angst und Schrecken erfüllt. Mit Angst und Schrecken? Vor der Trauung hat sie ihm ein Versprechen abgerungen. Zampa wird ihren ersten Wunsch erfüllen, den sie nach der Trauung an ihn richten wird. In ihrem Zimmer hadert Camilla mit ihrem Schicksal. Da tönt vom Wasser her Alfons Stimme. Mit einer traurigen Barkarole nimmt er Abschied, um alleine und einsam in die Fremde zu ziehen. Aber vorher erscheint er noch einmal, über den Balkon steigend, heimlich in Camillas Zimmer. Ein kostbarer Schrank, ein langer Eichentisch, Armstühle mit Polstern. Auf dem Tisch silberne Leuchter. Dort hinten ein Alkoven mit einem reich verzierten Bett. Die Tür da führt ins Ankleidezimmer, die andere in die Eingangshalle. Da hinten ein Balkon mit Blick aufs Meer. Ja, das ist alles noch nicht da, das kommt später. Aber an allen Fenstern blaue Vorhänge. Bitte, meine Damen. Ich bin die Gattin eines Mannes, dessen Anblick mein Herz mit Kummer und Schrecken erfüllt. Aber mein Vater ist gerettet. In seinen Armen werde ich meine Schmerzen vergessen. Armer Alfons. Nie wird er erfahren, dass ich das alles für ihn getan habe. Gesungen haben. überstürzen sich die Ereignisse. Alfons will Camilla entführen. Sie weigert sich, immerhin hat sie am Altar einen Eid geschworen. Aber weder Zampa noch Alfons will sie jemals angehören. Vergebens ist sein inständiges Flehen. Sie reißt sich los und will ins Ankleidezimmer fliehen. Zu spät, schon steht Zampa vor ihr. In letzter Minute kann Alfons sich verstecken. Zampa zwingt die widerstrebende Gemahlin zum Zuhören ans Fenster, denn vom Hof herauf tönt eine Serenade für die frisch Vermählten. Doch sie, einen Wunsch habe ich frei, schon gewährt. Ich will ins Kloster gehen, kommt nicht in Frage. Ich habe euer Wort, ich widerrufe, du gehörst mir. Nehmt all mein Geld und Gut, ich nehme dich. Ihr könnt mich doch nicht zwingen, ich kann, du sagtest ja. Aus Liebe zum Vater, ja ist ja. Finden mein Kummer und mein großes Elend keinen Widerhall in eurer Brust? Ich will dich. Nur ein Leiche. Ich töte mich. Das werde ich zu verhindern wissen. O du allmächtiger Gott, so rufe ich dich auf Knien an. Hilf der verfolgten Unschuld. Mamma mia. Jetzt weiß ich, was dich an mir stört. Es ist der Pirat. Aber in Wirklichkeit bin ich von Adel wie du. Mein wahrer Name ist... Vittorio Emanuele Lorenzo Castagna Peppino, Graf von Monza, mein Bruder! Ah! Ha! Oh! Und so ward das Böse und Schreckliche für immer von der Erde verbannt, um niemals wiederzukehren. Der reiche Graf aber konnte seine Kinder gerührt in die Arme schließen und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr seliges Ende. Und wenn sie nicht, der reiche Graf ist noch nicht da, er kommt später. Inzwischen helfe ich aus. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann...